Good morning. Guten Morgen. What a long series. I keep talking about the last moments in Jesus' life. Was für eine lange Serie. Ich spreche weiter über die letzten Momente im Leben von Jesus. You know, in the middle of all of this, conversation about bringing fruit and being fruitful, my father's going to help you to be fruitful. Mitten in all diesen Konversationen über Frucht bringen und dass der Vater dir hilft, damit du fruchtbar bist. I want you to understand something. Will ich, dass du etwas verstehst. You know, the Bible talks about several times throughout the Bible that God desires to glorify His own name. Mehrere Male spricht die Bibel darüber, dass Gott seinen eigenen Namen verherrlichen will. So keep this thought in your mind. Behalte diesen Gedanken in deinem Kopf. God has a desire to glorify His own great name. Gott hat ein Verlangen, seinen eigenen großen Namen zu verherrlichen. In verse 8 he says, by this my Father is glorified that you bear much fruit. In Johannes 15:8 sagt er, darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet. So think. Also überlege. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. He's glorified when we are fruitful. Er wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. He desires for us to be fruitful. Er wünscht sich für uns, dass wir fruchtbar sind. So what do you think what he will do with you when you're not fruitful? Was denkst du, was er mit dir macht, wenn du nicht fruchtbar bist? He will help you to be fruitful. Er hilft dir, fruchtbar zu sein. You see this theology and idea that if you're not fruitful, God gets angry and mad and he's just going to throw you off. Diese Theologie und Idee, dass Gott wütend und zornig wird, wenn du nicht fruchtbar bist und er dich einfach wegwirft. Or cause you pain and suffering. Dir Schmerzen und Leiden zufügt. It's funny, people take this allegory that Jesus talks about and build a theology of suffering and pain. That's ridiculous. Es ist lustig, Menschen nehmen diese Allegorie, worüber Jesus spricht, und bauen eine Theologie über Leiden und Schmerz auf. Das ist lächerlich. You know, when they go through hard situations, they say, it's the Father pruning you, brother. Wenn sie durch eine harte Situation gehen, sagen sie, der Vater beschneidet dich, Bruder. You know, he's just cutting things off you. Er schneidet dir nur Dinge ab. You know, I've heard so many ridiculous things based on that one statement. Ich habe so viele lächerliche Dinge gehört auf der Grundlage dieser einen Aussage. You know, but I don't think they understand the Father or His heart, and they don't understand this whole concept. Zuallererst denke ich nicht, dass sie den Vater kennen oder das Herz des Vaters und das ganze Konzept nicht verstehen. The Father has a deep desire for you to be fruitful. He's going to help you to be fruitful. Der Vater hat ein tiefes Verlangen, dass du fruchtbar bist. Er hilft dir, dass du fruchtbar bist. Fruitfulness comes by double abiding, so he's going to help you do it by him and Jesus will abide in you. Fruchtbarkeit kommt durch doppeltes Bleiben, Sein. Er hilft dir, dass du in ihm bleibst und Jesus wird in dir bleiben. Look what it says in that exact same context in the 9th verse. Schau, was er im gleichen Kontext sagt, im Vers 9. Just as the Father has loved you, in the Greek it means in the exact same way, so I love you. Gleich wie mich mein Vater liebt, im Griechischen heißt es auf genau die gleiche Art und Weise, also liebe ich euch auch. So again, Jesus keeps coming back to this whole idea of love is the important thing. Wieder kommt Jesus auf diese ganze Idee zurück, dass die Liebe wichtig ist. So Jesus says, look, Father doesn't, I don't love you in any other way than the Father loves me. Jesus sagt, ich liebe euch auf keine andere Art und Weise, als der Vater mich liebt. So you have to keep reminding yourself, how does the Father love Jesus? Du musst dich immer daran erinnern, wie der Vater Jesus liebt. I mean, even gives that very drastic picture that says greater love is nobody than the one who lays down his life for his friend. Er gibt sogar dieses sehr krasse Bild, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. You know, and now he calls them friends. Nun nennt er sie Freunde. And then he says a verse that has guided me for many, many years, maybe even a few decades. Dann sagt er einen Vers, der mich während vielen Jahren lang begleitete, vielleicht sogar einige Jahrzehnte lang. And it's still in the context of bringing fruit. Es ist immer noch im Kontext, Frucht zu bringen. He says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear much fruit and the fruit should remain. Er sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Do you know, when I'm overwhelmed with, for instance, let's say, Brazilian Kids Care. Weißt du, wenn ich zum Beispiel mit Brazilian Kids Care überfordert bin, do you know what I do? Weißt du, was ich mache? I quiet my heart. Ich beruhige mein Herz. And I say, und ich sage, Jesus, I didn't choose you, you chose me. Jesus, ich habe dich nicht gewählt, du hast mich gewählt. And you chose me to be fruitful. Und du hast mich ausgewählt, fruchtbar zu sein. That means Brazilian Kids Care will be fruitful. Das bedeutet, dass Brazilian Kids Care fruchtbar sein wird. When I had to go sometimes and preach in a difficult situation, wenn ich manchmal in einer schwierigen Situation predigen musste, I simply said, Jesus, I never chose you, you chose me. Sage ich ganz einfach, Jesus, ich habe dich nie gewählt, du hast mich gewählt. So I trust you when I get onto the stage now that I will be fruitful because that's what you chose me for. So vertraue ich dir, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich fruchtbar bin, denn dafür hast du mich erwählt. You know, we have this strange theology and idea. Oh, I chose Jesus. Wir haben diese seltsame Theologie und Idee. Oh, ich habe Jesus gewählt. No, Jesus chose you before the foundation of the world. Nein, Jesus wählte dich vor Grundlegung der Welt. And he did not choose you to survive your Christian life. Und er wählte dich nicht, damit du dein christliches Leben überlebst. He chose you to be a very fruitful Christian, so it's all part of your destiny. Er wählte dich, damit du ein sehr fruchtbarer Christ sein kannst. Es ist alles Teil deiner Bestimmung. And then you know he chose you not only to have some little fruit here that's just short lasting, but it's actually abiding. Er wählte dich nicht nur, um nur ein paar kleine Früchte zu haben, die von kurzer Dauer sind, sondern dass sie Bestand haben. You know, how can our fruit even remain? How can it abide and not be short-lived only? Wie kann unsere Frucht überhaupt bleiben? Wie kann sie bestehen und nicht nur kurzlebig sein? I'm going to give you some simple keys. Ich gebe dir ein paar einfache Schlüssel. Number one, your heart is to be convinced that he wants you to be fruitful more than you do. Nummer eins, dein Herz muss überzeugt sein, dass er mehr als du will, dass du fruchtbar bist. Number two, you have to understand, to be fruitful has not to do with effort, but with surrender and trust. Nummer zwei, du musst verstehen, dass fruchtbar zu sein nichts mit Anstrengung, jedoch mit Hingabe und Vertrauen zu tun hat. Number three, you have to understand that when you're not fruitful, he's there to help you to be fruitful. Nummer drei, du musst verstehen, dass wenn du nicht fruchtbar bist, er da ist, um dir zu helfen, damit du fruchtbar sein kannst. And once you understand that that's what he called you, you surrender him and say, Jesus, I thank you, that's what he called me for, so I'm going to trust you to make me fruitful. Wenn du verstehst, dass er dich dafür berufen hat, gibst du dich ihm hin und sagst, Jesus, danke, dafür hast du mich berufen, also vertraue ich dir, dass ich fruchtbar bin. I'm going to give you a clue that's worth a lot. Ich gebe dir einen Schlüssel, der sehr viel wert ist. Why golden key. Ein goldener Schlüssel. Strive less, trust more. Mühe dich weniger ab und vertraue mehr. You know, if the vine is striving and striving and striving to bring a lot of grapes, it's not going to be very fruitful. Wenn die Rebe danach strebt, sich bemüht und sich bemüht, viele Trauben zu bringen, wird sie nicht sehr fruchtbar sein. But if the vine simply surrenders and if the vine surrenders and trusts to the or the branch surrenders and trusts the vine to make it fruitful, then it's going to be very fruitful. Doch wenn die Rebe sich dem Weinstock hingibt und vertraut, dass er sie fruchtbar macht, dann wird sie sehr fruchtbar sein. So you can be fruitful. Du kannst fruchtbar sein. See you tomorrow. Sehe dich morgen.